Suppe, sondern sie dir gefällt. Es ist die Serpinetta. Sie singt und tanzt mit vier Partnern das lustige Nachspiel, das man nach deiner Oper gibt. Ach, mein Oper! Ein lustiges Nachspiel! Ein Stück in den Noten bemerkt.